Hilfe! Zu Hilfe! Hast du mich gerufen? Maschtü! Hm? Gerettet, komm herein. Nein, nein, nein, du nicht, Fabrice. Nachher. Maschtü allein. Was denn? Bleib im Hintergrund, Maschtü. Hm. Sag nichts, aber bleibe. Ich brauche einen Zeugen. Ist das ein Duell? Ja, mein Kind. Was Sie mir gesagt haben, war sehr wahr, aber völlig falsch. Es gibt nur eine einzige Sache, die den Hunger stillt und wie ein ehrliches Stück Brot schmeckt. Das ist die Liebe. Alles andere ist Überdruss, Nascherei, zerlaufene Bonbons. Und es bleibt einem nichts in den Händen als eine schmutzige Kartonschachtel und die Papierchen, die an den Fingern kleben. Aber was versäumt man nicht alles? Je mehr man versäumt, desto besser. Ihre Liebe muss Sie 100 Kleider und 100.000 kleine Vergnügen kosten. Ihre Liebe muss Sie sehr teuer zu stehen kommen. Und je mehr sie Ihnen raubt, desto reicher werden Sie sein. Fragen Sie Maschtü. Oh la la. Maschtü hat oh la la gesagt. Das ist bei ihm ein Zeichen eines sehr schönen und tiefen Gedankens. Ich verwickle mich in meine Rhetorik. Aber Maschtü sagt oh la la. Dieses Argument muss Sie überzeugen. Oh la la. Also komm, jetzt reicht's, ja? Wiederhole dich nicht, Maschtü. Margret, mit 20 muss man ernsthaft sein. Später kann man es nicht mehr. Geben muss man, solange man noch reich ist. Wenn Sie so alt sind wie Ihre Mutter, haben Sie für Verrücktheiten noch Zeit genug. Und wenn ich anfange, mich zu langweilen? Dann kommen Sie und erzählen es mir. Gehen Sie jetzt und holen Sie Fabrice. Er fragt sich wahrscheinlich gerade angesichts meines Picassos, welche Form die Welt wohl haben mag. Merkwürdig. Ich weiß nicht warum, aber zu Ihnen habe ich Vertrauen. Glaubst du denn wirklich alles, was du ihr da erzählt hast? Beinahe. Jedenfalls habe ich versprochen, dass ich sie ihm zurückgebe. Ich bin ein guter Vater. Das ist sehr anstrengend. Jetzt weigert er sich. Nach allem, was vorgefallen ist, steht mein Entschluss fest. Ich habe verstanden. Margret hat mich nie geliebt. Du willst mich doch nicht zwingen, von vorne anzufangen. Eine Hymne auf die Liebe. Das bringe ich nicht zweimal fertig. Kinder, in eurem Alter ist man dumm, ich weiß, aber trotzdem, stellt euch nicht so an. Margret liebt dich, du Dummkopf. Sie bezahlt für deine Liebe mit all den kleinen Vergnügen, die du ihr nie geben kannst. Bezahle ihr also zum Teufel ihre Liebe mit einem kleinen Teil deiner Starrheit, du Esel. Schau sie dir an, sie hat Tränen in den Augen, du Idiot. Du übrigens auch. Umarmt euch also. Oh, la la. Hey, Schluss! Schluss! Was ist denn los? Hört auf, es gehört sich nicht, dass man sich vor einem Toten so ausgiebig küsst. Ja, sie sind ja noch gar nicht tot. Doch, der Zauber ist gebrochen. Jetzt finde ich das Leben nicht mehr lustig. Man hätte mich warnen müssen, dann wäre ich gar nicht erst auf die Welt gekommen. Aber was haben Sie denn? Sie sind ja totenblass. Legen Sie sich sofort hin. Ich gebe Ihnen noch eine Spritze. Nein, dagegen helfen keine Spritzen, Dummkopf. Ich bin eifersüchtig. Pater de Baton ist da. Jetzt um diese Zeit? Ja. Wer hat ihn denn auf die Idee gebracht? Das waren Sie, nicht wahr? Sie Unglückswurm. Ja. Ich dachte... Denken Sie nie etwas, das gelingt Ihnen nicht. Oh. Geht in das kleine Zimmer, ihr beide. Ruht euch aus oder küsst euch von mir aus, wenn ich es nur nicht sehe. Ich rufe euch wieder. Ich will nicht, dass du mich verlässt, Fabrice, solange die Ärzte noch nicht da sind. Hm. Zeig Ihnen den Weg, Maschtü. Na komm, geht da rein hier. Komm. Gott behüte Sie, mein Sohn. Mon père, Gott behüte uns vor falschem Eifer. Hoffentlich haben Sie nicht schon geschlafen. Na, ich war schon wieder aufgestanden, mein Sohn, und habe gebetet. Die Jahreswechsel bringen im Institut so viel Arbeit. Da bleiben uns nur die Nächte, in denen wir uns ein wenig um Gott kümmern können. Ich möchte nicht, dass diese dumme Sypose umsonst gestört hat. Ich schulde Ihnen einen sterbenden, mon père. Keinen Spott, mein Sohn. Sie haben mich bisher an Aufrichtigkeit gewöhnt. Also, was kann ich für Sie tun? Überhaupt nichts, mon père. Und glauben Sie mir, es tut mir aufrichtig leid. Es tut vor allem mir leid. Meine Tracht stört Sie, nicht wahr? Trotzdem noch ein Wort, bevor ich wieder gehe. Wir sind keine zimperlichen alten Jungfern, auch wenn unsere Kleidung so aussieht. Wir sind die Mistkübel der Menschheit und wir verstehen letzten Endes mehr von ihr als der schlimmste Lebemann. Also spielen wir mit offenen Karten, ja? Dieses eine Mal. Unter uns, warum so viele Frauen? Es ist das Einzige, was mir Spaß macht. Und Sie haben keine von ihnen geliebt? Doch. Einmal. Meine Frau übrigens, aber... Was aber? Das ist keine Geschichte für Sie, mon père. Ah, ich weiß. Ich verstehe nichts davon. Ja, aber wenn ich in die Ferien zu meinem Amtsbruder fahre, der im Rhonetal lebt, dann gehen wir oft in ein kleines Fischer-Restaurant zum Essen. Man trinkt dort einen ausgezeichneten Wein, den ich sehr liebe. Ich verlange immer den gleichen, Jahr für Jahr. Denn wenn man etwas sehr gern mag, dann hat man doch nur den einen Wunsch, noch einmal davon zu kosten. Und wenn man den Wein gefunden hat, der einem gefällt, dann bleibt man doch bei dem Wein. Für einige Zeit zumindest. Der Vergleich stimmt nicht ganz, mon père. Der Wein schmeckt besser, wenn er eine Zeit lang in Flaschen lagert. Die Liebe dagegen wird sauer. Das heißt, Sie haben also nur Vergnügen daran, die Flasche zu entkorken und zu probieren. Ich will Ihnen mal etwas sagen. Selbst wenn Sie mich jetzt für einen Trunkenbold halten, Sie sind kein echter Weinkenner. Vielleicht nicht. Daran habe ich noch nie gedacht. Die Materialisten verstehen buchstäblich nichts vom wahren Vergnügen. Die Ärzte sind da, Monsieur. Also, ich überlasse Sie jetzt anderer Pflege. Mit Ärzten darf man nicht scherzen. Mit Priestern darf man ja. Nein, nein, nein, bitte, bitte. Begleiten Sie mich nicht. Wie alle Hausiere weiß ich, wo der Ausgang ist. Gott behüte Sie, mein Sohn. Es hat nicht viel gefehlt, so hätte er mich überlistet. Trotzdem. Ninette? Ja, Monsieur? Du gehst so früh wie möglich zum Blumenladen hinunter. Sie sollen alle Rosen heraufbringen, die sie im Laden haben. Die allerschönsten. Hierher? Ja, für meine Frau. So. Und jetzt stelle ich mich der Medizin. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass Sie ihn so lange untersuchen? Je nachdem. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie mich bei Fräulein Mercadier anrufen sollen? Nein. Er war bewusstlos. Woher wussten Sie dann, dass ich dort war? Ich weiß alles. Bemühen Sie sich, das nächste Mal etwas weniger zu wissen, Mademoiselle Subot. Meine Geheimnisse bewahre ich mir für meine eigenen Sekretärinnen auf. Ich höre Ihnen gar nicht zu. Mein lieber Freund, ich bestehe darauf, dass ich den Namen dieses Dummkopfs erfahre. Sie sagen, er stehe kurz vor dem Doktor? Die bischopsche Krankheit, Ignorantus. Die bischopsche Krankheit, ohne Synkrasie, Ignoranta. Mit einer Tachykardie gleich null. Ignorantum. Eine ideale mystrale Frequenz, keine Dystolie. Mit 80 Puls eine völlig normale Perkussion. Dieser Idiot gehört verprügelt. Und ein ausgezeichneter Blutdruck. Sie wissen, Mäter, illegale Ausübung der Medizin ist strafbar. Mit welchem Recht hat er Sie untersucht? Mit welchem Recht hat er Ihnen eine Spritze gegeben? Ich hatte das Bewusstsein verloren. Na und wenn schon. Man hätte sie bewusstlos liegen lassen müssen, ungeachtet der Folgen, bis ein wirklicher Fachmann eingetroffen wäre. Mhm. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Sonst könnte ja jeder Pfuscher den Kranken vor uns umbringen. Gehen Sie, holen Sie ihn augenblicklich. Ich muss ihm den Kopf waschen, sonst bekomme ich auch noch einen Anfall. Ich habe ein 1000-mal empfindlicheres Herz als Sie, mein Lieber. Ich werde ihn holen.